schwer, ich war ja nur ne Frau. Anne-Marie, Anne-Marie, mit anderen Männern geht's mir, das wüsste ich doch genau. Anne-Marie, Anne-Marie, du sagst, ich soll nicht böse sein, du hättest mich doch gern. Anne-Marie, Anne-Marie, ich soll dich nicht so anstrengen, wie sie werden wir ja modern. Sagt ihr, sei so etwas noch nie zuvor passiert. Das Mädchen heiße Karin und sie hätte nichts verführt. Ich müsste das verstehen, dass du mal was ausprobierst. Du nimmst doch die Gefahr in Kauf, dass du mich verlierst. Anne-Marie, Anne-Marie, du sagst, dass es nicht ernst wäre, sie sei ja nur ne Frau. Anne-Marie, Anne-Marie, mit anderen Männern geht's uns wie, das wüsste ich doch genau. Anne-Marie, Anne-Marie, du sagst, ich soll nicht böse sein, du hättest mich doch gern. Sollen die nicht so anstellen, wie sie werden wir ja modern. Und wie du mit Karin sprichst, wie du dir über Karins Sorgen deinen Kopf zerbrichst, wie Karin dir mit viel Gefühl dein Ohrläppchen zernagt und mir so zu verstehen gibst, du bist hier nicht gefragt. Anne-Marie, du sagst, ich soll nicht böse sein, du hättest mich doch